Sechstes Kapitel. Die Spekulation. Am anderen Morgen, es war Donnerstag, erwachte Berlach, wie vorauszusehen war, erst gegen 12, kurz bevor das Mittagessen gebracht wurde. Sein Kopf schien ihm ein wenig schwer, aber sonst fühlte er sich wohl wie lange nicht und dachte, hin und wieder ein richtiger Schluck Schnaps sei doch das Beste, besonders wenn man schon im Bett liege und nicht trinken dürfe. Auf dem Nachttisch lag die Post. Lutz hatte Bericht über Nele schicken lassen. Über die Organisation bei der Polizei ließ sich heute wirklich nichts mehr sagen. Vor allem nicht, wenn man nun pensioniert wurde, was übermorgen Gott sei Dank der Fall war. In Konstantinopel musste man anno dazumal monatelang auf eine Auskunft warten. Doch bevor sich der Alte hinters Lesen machen konnte, brachte die Krankenschwester das Essen. Es war die Schwester Lina, die er besonders mochte. Doch schien sie ihm heute reserviert, gar nicht mehr ganz so wie früher. Es wurde dem Kommissär unheimlich. Man musste doch irgendwie hinter die gestrige Nacht gekommen sein, vermutete er. Unbegreiflich. Es war ihm zwar, als ob er am Schluss den Berner Marsch gesungen hätte, als Gulliver gegangen war. Aber dies musste eine Täuschung sein. Er war ja überhaupt nicht patriotisch. Verflixt, dachte er, wenn man sich nur erinnern könnte. Der Alte sah sich misstrauisch im Zimmer um, während er die Haferschleimsuppe löffelte. Immer Haferschleimsuppe. Auf dem Waschtisch standen einige Flaschen und Medikamente, die vorher nicht dagewesen waren. Was sollte denn dies wieder bedeuten? Dem Ganzen war nicht zu trauen. Überdies erschienen alle 10 Minuten immer andere Schwestern, um irgendetwas zu holen, zu suchen oder zu bringen. Eine kicherte draußen im Korridor, er hörte es deutlich. Nach Hungertobel wagte er nicht zu fragen. Es war ihm auch ganz recht, dass dieser erst gegen Abend kam, weil er doch über Mittag seine Praxis in der Stadt hatte. Berlach schluckte trübsinnig den Grießbrei mit Apfelmus hinunter, auch dies war keine Abwechslung, war dann aber überrascht, als es darauf zum Dessert einen starken Kaffee mit Zucker gab, auf besondere Anweisung Dr. Hungertobels, wie sich die Schwester vorwurfsvoll ausdrückte. Sonst war dies nie der Fall gewesen. Der Kaffee schmeckte ihm und heiterte ihn auf. Dann vertiefte er sich in die Akten, das war das Gescheiteste, was zu tun war. Doch schon nach 1 kam zu seiner Überraschung Hungertobel herein mit einem bedenklichen Gesicht, wie der Alte scheinbar immer noch in seine Papiere vertieft, mit einer unmerklichen Bewegung seiner Augen wahrnahm. »Hans«, sagte Hungertobel und trat entschlossen ans Bett. »Was ist denn um Himmels Willen geschehen? Ich würde schwören und mit mir alle Schwestern, dass du einen Bombenrausch gehabt hast.« »So?« sagte der Alte und sah von seinen Akten auf. Und dann sagte er, »Ei!« »Jawohl«, antwortete Hungertobel, »es mache alles diesen Eindruck. Ich habe den ganzen Morgen umsonst versucht, ihn wach zu bekommen.« »Das tue ihm aber leid«, bedauerte der Kommissär. »Es ist praktisch einfach unmöglich, dass du Alkohol getrunken hast. Du müsstest denn auch die Flasche verschluckt haben«, rief der Arzt verzweifelt aus. »Das glaube er auch«, schmunzelte der Alte. »Er stehe vor einem Rätsel«, sagte Hungertobel und putzte sich die Brille. Das tat er, wenn er aufgeregt war. »Lieber Samuel«, sagte der Kommissär, »es sei wohl nicht immer leicht, einen Kriminalisten zu beherbergen. Das gebe er zu. Den Verdacht, ein heimlicher Süffel zu sein, müsse er durchaus auf sich nehmen, und er bitte ihn nur, die Klinik Sonnenstein in Zürich anzurufen und Berlach unter dem Namen Blaise Kramer als frisch operierten, bettlägerigen, aber reichen Patienten anzumelden.« »Du willst zu Emmenberger?« fragte Hungertobel bestürzt und setzte sich. »Natürlich.« »Hans, ich verstehe dich nicht. Nele ist tot.« »Ein Nele ist tot. Wir müssen jetzt feststellen, welcher.« »Um Gottes Willen, gibt es denn 2 Nele?« Berlach nahm die Akten zur Hand. Betrachten wir zusammen den Fall und untersuchen wir, was uns dabei auffällt. Du wirst sehen, unsere Kunst setzt sich aus etwas Mathematik zusammen und aus sehr viel Fantasie. Er verstehe nichts, stöhnte Hungertobel. Den ganzen Morgen verstehe er nichts mehr. Er lese die Angaben, fuhr der Kommissär fort. Große, hagere Gestalt, die Haare grau, früher braunrot, die Augen grünlich-grau, Ohren abstehend, das Gesicht schmal und bleich mit Zecken unter den Augen, die Zähne gesund, besonderes Kennzeichen, Narbe an der rechten Augenbraue. Das sei er, genau, sagte Hungertobel. Wer? Emmenberger, antwortete der Arzt. Er habe ihn aus der Beschreibung erkannt. Es sei aber die Beschreibung des in Hamburg tot aufgefundenen Nele, entgegnete Berlach, wie sie in den Akten der Kriminalpolizei stehe. Umso natürlicher, dass er die beiden verwechselt habe, stellte Hungertobel befriedigt fest. Jeder von uns kann einem Mörder gleichen. Meine Verwechslung hat die einfachste Erklärung der Welt gefunden. Das musst du doch einsehen. Das ist ein Schluss. Es sind jedoch noch andere Schlüsse möglich, die auf den ersten Blick nicht so zwingend erscheinen, aber doch als auch möglich näher untersucht werden müssen. Ein anderer Schluss wäre, nicht Emmenberger war in Chile, sondern Nele unter dessen Namen, während Emmenberger unter des anderen Namen in Stutthof war. Es sei ein unwahrscheinlicher Schluss, wunderte sich Hungertobel. Gewiss, antwortete Berlach, aber ein zulässiger. Sie müssten alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wo kämen wir denn da um Gottes Willen hin? Da hätte Emmenberger sich in Hamburg getötet und der Arzt, der jetzt die Klinik Sonnenstein leitet, wäre Nele. Hast du Emmenberger seit seiner Rückkehr aus Chile gesehen? Nur flüchtig, antwortete Hungertobel stutzend und griff sich verwirrt an den Kopf. Die Brille hat er endlich wieder aufgesetzt. Siehst du, diese Möglichkeit ist vorhanden. Möglich wäre auch folgende Lösung. Der Tote in Hamburg ist der aus Chile zurückgekehrte Nele. Und Emmenberger kehrte aus Stutthof, wo er den Namen Nele führte, in die Schweiz zurück. Da müssten Sie schon ein Verbrechen annehmen, sagte Hungertobel kopfschüttelnd, um diese sonderbare These verfechten zu können. Richtig, Samuel. Wir müssten annehmen, dass Nele von Emmenberger getötet worden sei. Wir können mit dem gleichen Recht auch das Umgekehrte annehmen. Nele tötete Emmenberger. Deiner Fantasie sind offenbar nicht die geringsten Grenzen gesetzt. Auch diese These ist richtig. Auch sie können wir annehmen. Wenigstens im jetzigen Grad der Spekulation. Das sei alles Unsinn, sagte der alte Arzt verärgert. Möglich, antwortete Berlach undurchdringlich. Hungertobel wehrte sich energisch. Mit der primitiven Art und Weise, wie der Kommissär mit der Wirklichkeit vorgehe, könne kinderleicht bewiesen werden, was man nur wolle. Mit dieser Methode würde überhaupt alles in Frage gestellt, sagte er. Ein Kriminalist hat die Pflicht, die Wirklichkeit in Frage zu stellen. Das ist nun einmal so. Wir müssen in diesem Punkt durchaus wie die Philosophen vorgehen, von denen es heißt, dass sie erst einmal alles bezweifeln, bevor sie sich hinter ihr Metier machen und die schönsten Spekulationen über die Kunst zu sterben und vom Leben nach dem Tode ausdenken. Nur dass wir vielleicht noch weniger taugen als sie. Wir haben zusammen verschiedene Thesen aufgestellt. Alle sind möglich. Dies ist der erste Schritt. Der nächste wird sein, dass wir von den möglichen Thesen die wahrscheinlichen unterscheiden. Das Mögliche und das Wahrscheinliche sind nicht dasselbe. Das Mögliche braucht noch lange nicht das Wahrscheinliche zu sein. Wir müssen deshalb den Wahrscheinlichkeitsgrad unserer Thesen untersuchen. Wir haben zwei Personen, zwei Ärzte. Auf der einen Seite Nele, einen Verbrecher. und auf der anderen deinen Jugendbekannten Emmenberger, den Leiter der Klinik Sonnenstein in Zürich. Wir haben im Wesentlichen zwei Thesen aufgestellt. Beide sind möglich. Ihr Wahrscheinlichkeitsgrad ist auf den ersten Blick verschieden. Die eine These behauptet, dass zwischen Emmenberger und Nele keine Beziehung bestehe und ist wahrscheinlich. Die zweite setzt eine Beziehung und ist unwahrscheinlicher. Eben, unterbrach Hungertobe den Alten. Das habe er immer gesagt. Lieber Samuel, ich bin leider nun einmal ein Kriminalist und verpflichtet, in den menschlichen Beziehungen die Verbrechen herauszufinden. Die erste These, die zwischen Nele und Emmenberger keine Beziehung setzt, interessiert mich nicht. Nele ist tot und gegen Emmenberger liegt nichts vor. Dagegen zwingt mich mein Beruf, die zweite, unwahrscheinlichere These näher zu untersuchen. Was ist an dieser These wahrscheinlich? Sie besagt, dass Nele und Emmenberger ihre Rollen vertauscht haben, dass Emmenberger als Nele in Stutthof war und ohne Narkose an Häftlingen Operationen vornahm. Ferner, dass Nele in der Rolle des Emmenberger in Chile weilte und von dort Berichte und Abhandlungen an ärztliche Zeitschriften schickte. Über das Weitere, den Tod Neles in Hamburg und den jetzigen Aufenthalt Emmenbergers in Zürich, ganz zu schweigen. Diese These ist fantastisch, das wollen wir erst einmal ruhig zugeben. Möglich ist sie insofern, als beide Emmenberger und Nele nicht nur Ärzte sind, sondern sich zu dem Gleichen, hier ist der erste Punkt erreicht, bei dem wir zu verweilen haben. Es ist die erste Tatsache, die in unserer Spekulation in diesem Gewirr von Möglichem und Wahrscheinlichem auftaucht. Untersuchen wir diese Tatsache. Wie gleichen sich die beiden? Ähnlichkeiten treffen wir oft an. Große Ähnlichkeiten seltener. Am seltensten sind wohl Ähnlichkeiten, die auch in den zufälligen Dingen übereinstimmen, in Merkmalen, die nicht von der Natur, sondern von einem bestimmten Vorfall herrühren. Das ist hier so. Beide haben nicht nur die gleichen Haar- und Augenfarben, ähnliche Gesichtszüge, gleichen Körperbau und so weiter, sondern auch an der rechten Augenbraue die gleiche eigentümliche Narbe. Nun, das sei Zufall, sagte der Arzt. Oder auch Kunst, ergänzte der Alte. Hungertobel habe einst Emmenberger an der Augenbraue operiert. Was er denn gehabt habe? Die Narbe stamme von einer Operation her, die man bei einer weit fortgeschrittenen Stirnhöhleneiterung anwenden müsse, antwortete Hungertobel. Den Schnitt führt man in der Augenbraue durch, damit die Narbe weniger sichtbar wird. Das ist mir damals bei Emmenberger wohl nicht recht gelungen. Ein gewisses Künstlerpech muss da durchaus eine Rolle gespielt haben. Ich operiere doch sonst geschickt. Die Narbe wurde deutlicher, als es für einen Chirurgen schicklich war, und außerdem fehlte nachher ein Teil der Braue. Ob diese Operation häufig vorkomme, wollte der Kommissär wissen. Nun, antwortete Hungertobel, häufig nicht gerade. Man lasse eine Sache in der Stirnhöhle gar nicht so weit kommen, dass man gleich operieren müsse. Siehst du, das ist nun das Merkwürdige. Diese nicht allzu häufige Operation wurde auch bei Nele durchgeführt. Und auch bei ihm weist die Braue eine Lücke vor, an der gleichen Stelle, wie es hier in den Akten steht. Die Leiche in Hamburg wurde genau untersucht. Hatte Emmenberger am linken Unterarm eine handbreite Brandnarbe? Warum er darauf komme? Fragte Hungertobel verwundert. Emmenberger habe einmal bei einem chemischen Versuch einen Unfall gehabt. Auch an der Leiche in Hamburg habe man diese Narbe gefunden, sagte Berlach befriedigt. Ob Emmenberger diese Merkmale noch heute besitze, es wäre wichtig, das zu wissen. Hungertobel habe ihn flüchtig gesehen. Letzten Sommer in Ascona, antwortete der Arzt. Da habe er noch beide Narben gehabt, das sei ihm gleich aufgefallen. Emmenberger sei noch ganz der Alte gewesen, habe einige boshafte Bemerkungen gemacht und ihn im Übrigen kaum mehr erkannt. So, er schien dich kaum mehr zu kennen. Du siehst, die Ähnlichkeit geht so weit, dass man nicht mehr recht weiß, wer wer ist. Wir müssen entweder an einen seltenen und sonderbaren Zufall glauben oder an einen Kunstgriff. Wahrscheinlich ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden im Grunde nicht so groß, wie wir jetzt glauben. Was in den amtlichen Papieren und in einem Pass ähnlich scheint, genügt nicht, um die beiden ohne weiteres zu verwechseln. Wenn sich die Ähnlichkeit jedoch auch auf so zufällige Dinge erstreckt, ist die Chance größer, dass einer den anderen vertreten kann. Der Kunstgriff einer Scheinoperation und eines künstlich herbeigeführten Unfalls hätte dann den Sinn gehabt, die Ähnlichkeit in eine Identität zu verwandeln. Doch können wir in diesem Stand der Untersuchung nur Vermutungen aussprechen. Aber du musst zugeben, dass diese Art von Ähnlichkeit unsere zweite These wahrscheinlicher macht. Ob es denn kein Bild Neles außer der Fotografie in dem Live gäbe, fragte Hungertobel. 3 Aufnahmen der hamburgischen Kriminalpolizei, antwortete der Kommissär, entnahm die Bilder den Akten und gab sie seinem Freund hinüber. Sie zeigen einen Toten. Da ist nicht mehr viel zu erkennen, meinte Hungertobel nach einiger Zeit enttäuscht. Seine Stimme zitterte. Eine starke Ähnlichkeit mag vorhanden sein, ja. Ich kann mir denken, dass auch Emmenberger im Tode so aussehen müsste. Wie hat sich Nele denn das Leben genommen? Der Alte sah nachdenklich, fast lauernd, zum Arzt hinüber, der recht hilflos in seinem weißen Kittel an seinem Bette saß und alles vergessen hatte. Berlachs Rausch und die wartenden Patienten. Mit Blausäure, wie die meisten Nazis. In welcher Form? Er zerbiss eine Kapsel und verschluckte sie. Bei nüchternem Magen? Das hat man festgestellt. Dies wirke auf der Stelle, sagte Hungertobel. Und auf diesen Bildern scheine es, dass Nele vor seinem Tode etwas Entsetzliches gesehen habe. Die beiden schwiegen. Endlich meinte der Kommissär. Gehen wir weiter. Wenn auch Neles Tod seine Rätsel haben wird. Wir haben noch die anderen verdächtigen Punkte zu untersuchen. Ich verstehe nicht, wie du von weiteren verdächtigen Punkten sprechen kannst. Das ist doch übertrieben. Oh nein, da ist einmal dein Studienerlebnis. Ich will es nur kurz berühren. Es hilft mir in der Weise, als es mir einen psychologischen Anhaltspunkt dafür gibt, warum Emmenberger unter Umständen zu den Taten fähig wäre, die wir bei ihm annehmen müssen, wenn er in Stutthof war. Doch ich komme zu einer anderen, wichtigeren Tatsache. Ich bin hier im Besitz des Lebenslaufs dessen, den wir unter dem Namen Nele kennen. Seine Herkunft ist düster. Er wurde 1890 geboren, ist also 3 Jahre jünger als Emmenberger. Er ist Berliner. Sein Vater ist unbekannt, seine Mutter ein Dienstmädchen, das den unehelichen Knaben bei den Großeltern ließ. Ein unstetes Leben führte, später ins Korrektionshaus kam und dann verschwand. Der Großvater arbeitete bei den Borsigwerken. Ebenfalls unehelich ist er in seiner Jugend aus Bayern nach Berlin gekommen. Die Großmutter ist eine Polin. Nele besuchte die Volksschule und rückte dann 14 ein, war bis 15 Infanterist, wurde dann in die Sanität versetzt. Dies auf Antrag eines Sanitätsoffiziers. Hier schien auch ein unwiderstehlicher Trieb zur Medizin erwacht zu sein. Er wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, weil er mit Erfolg Notoperationen durchführte. Nach dem Krieg arbeitete er als Medizingehilfe in verschiedenen Irrenhäusern und Spitälern, bereitete sich in der Freizeit auf die Maturität vor um Arzt studieren zu können, fiel jedoch zweimal in der Prüfung durch. Er versagte in den alten Sprachen und in der Mathematik. Der Mann scheint nur für die Medizin begabt gewesen zu sein. Dann wurde er Naturarzt und Wunderdoktor. Zu dem alle Schichten der Bevölkerung liefen, kam mit dem Gesetz in Konflikt, wurde mit einer nicht allzu großen Buße bestraft, weil, wie das Gericht feststellte, seine medizinischen Kenntnisse erstaunlich seien. Eingaben wurden gemacht. Die Zeitungen schrieben für ihn. Vergeblich. Dann ward er still um den Fall. Da er immer wieder rückfällig wurde, drückte man schließlich ein Auge zu. Nele doktorte in den 30er Jahren in Schlesien, Westfalen, im Bayerischen und im Hessischen herum. Dann, nach 20 Jahren, die große Wendung. 38 besteht er die Maturität. 37 wanderte Emmenberger von Deutschland nach Chile aus. Die Leistung Neles in den alten Sprachen und in der Mathematik waren glänzend. Auf der Universität wird ihm durch ein Dekret das Studium erlassen und er bekommt das Staatsdiplom nach einem, wie die Maturität, glänzenden Staatsexamen. Verschwindet jedoch zum allgemeinen Erstaunen als Arzt in den Konzentrationslagern. Mein Gott, was willst du daraus wieder schließen? Das ist einfach. Nehmen wir jetzt die Artikel zur Hand, die wir in der Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift von Emmenberger zur Verfügung haben und die aus Chile stammen. Auch sie sind eine Tatsache, die wir nicht leugnen können und die wir zu untersuchen haben. Diese Artikel seien wissenschaftlich bemerkenswert. Ich will das glauben. Aber was ich nicht glauben kann, ist, dass sie von einem Menschen stammen, der sich durch einen literarischen Stil auszeichnen soll, wie du das von Emmenberger behauptest. Schwerfälliger kann man sich wohl kaum mehr ausdrücken. Eine wissenschaftliche Abhandlung ist noch lange kein Gedicht. Auch Kant hat schließlich kompliziert geschrieben. Lass mir den Kant in Ruhe. Der hat schwierig, aber nicht schlecht geschrieben. Der Verfasser dieser Beiträge aus Chile aber schreibt nicht nur schwerfällig, sondern auch grammatikalisch falsch. Der Mann scheint sich über den Dativ und den Akkusativ nicht im Klaren gewesen zu sein. Wie man das von den Berlinern behauptet, die auch nie wissen, ob man jetzt dir oder dich sagt. Merkwürdig ist auch, dass er Griechisch oft als Lateinisch bezeichnet. Als hätte er von diesen Sprachen keine Ahnung. So zum Beispiel in der Nummer 15 vom Jahre 42 das Wort Gastrolyse. Im Zimmer herrschte eine tödliche Stille, minutenlang. Dann zündete sich Hungertobel eine Little Rose of Sumatra an. Berlach glaube also, dass Nele diese Abhandlung geschrieben habe, fragte er endlich. Er halte es für wahrscheinlich, antwortete der Kommissär gelassen. Ich kann dir nichts mehr entgegnen. Du hast mir die Wahrheit bewiesen. Wir dürfen jetzt nicht übertreiben, meinte der Alte und schloss die Mappe auf seiner Bettdecke. Ich habe dir nur die Wahrscheinlichkeit meiner Thesen bewiesen, aber das Wahrscheinliche ist noch nicht das Wirkliche. Wenn ich sage, dass es morgen wahrscheinlich regnet, braucht es morgen doch nicht zu regnen. In dieser Welt ist der Gedanke mit der Wahrheit nicht identisch. Wir hätten es sonst in vielem leichter, Samuel. Zwischen dem Gedanken und der Wirklichkeit steht immer noch das Abenteuer dieses Daseins. Und das wollen wir nun denn in Gottes Namen bestehen. Das hat doch keinen Sinn, stöhnte Hungertobel und sah hilflos nach seinem Freund, der wie immer unbeweglich, die Hände hinter dem Kopf, in seinem Bette lag. Du begibst dich in eine fürchterliche Gefahr, wenn deine Spekulation stimmt, denn Emmenberger ist dann ein Teufel. Ich weiß. Es hat keinen Sinn. Die Gerechtigkeit hat immer Sinn. Melde mich bei Emmenberger. Morgen will ich fahren. Am Silvester? Hungertobel sprang auf. Ja, am Silvester. Und dann funkelten seine Augen spöttisch. Hast du mir Emmenbergers Traktat über Astrologie mitgebracht? Gewiss. Dann gib es her. Ich bin doch neugierig, ob nicht etwas über meinen Stern darin steht. Vielleicht habe ich eben doch eine Chance. Siebtes Kapitel. Noch ein Besuch. Der fürchterliche Alte, der nun den Nachmittag damit verbrachte, einen ganzen Bogen mühsam vollzuschreiben, des Weiteren mit der Kantonalbank und einem Notar telefonierte. Dieser götzenhaft undurchsichtige Kranke, zu dem die Schwestern immer zögernder gingen und der mit unerschütterlicher Ruhe seine Fäden spann, eine Riesenspinne vergleichbar, unbeirrbar einen Schluss an den anderen fügend, erhielt gegen Abend, kurz nachdem ihm Hungertobel mitgeteilt hatte, er könne am Silvester im Sonnenstein eintreten, noch einen Besuch, von dem er nicht wusste, kam er freiwillig oder war er vom Kommissär gerufen. Der Besucher war ein kleiner, dürrer Kerl mit einem langen Hals. Sein Leib steckte in einem offenen Regenmantel, dessen Taschen mit Zeitungen vollgestopft waren. Unter dem Mantel trug er eine zerrissene, graue Kleidung mit braunen Streifen und ebenfalls überall Zeitungen. Um den schmutzigen Hals wand sich ein zitronengelbes, fleckiges Seidentuch. Auf dem Kopf klebte an der Glatze eine Baskenmütze. Die Augen funkelten unter buschigen Brauen. Die starke Hakennase schien zu groß für das Männchen. Und der Mund darunter war erbärmlich eingefallen, denn die Zähne fehlten. Er sprach laut vor sich hin, Verse, wie es schien. Dazwischen tauchten wie Inseln einzelne Worte auf, so etwa Trolleybus, Verkehrspolizei. Dinge, über die er sich aus irgendeinem Grund maßlos zu ärgern schien. Zu der armseligen Kleidung wollte der zwar elegante, aber ganz aus der Mode gekommene schwarze Spazierstock mit einem silbernen Griff nicht passen, der aus einem anderen Jahrhundert stammen musste und mit dem er unmotiviert herumfuchtelte. Schon beim Haupteingang rannte er gegen eine Krankenschwester, verbeugte sich, stammelte eine überschwängliche Entschuldigung, verirrte sich darauf hoffnungslos in die Geburtenabteilung, platzte fast in den Gebärsaal, wo alles in voller Tätigkeit war, wurde von einem Arzt verscheucht, stolperte über eine Vase mit Nelken, wie sie dort in Massen vor den Türen stehen. Endlich führte man ihn in den Neubau. Man hatte ihn wie ein verängstigtes Tier eingefangen. Doch geriet ihm, noch bevor er in des alten Zimmer trat, der Stock zwischen die Beine und er schlitterte durch den halben Korridor, um hart gegen eine Türe zu prallen, hinter der ein Schwerkranker lag. »Diese Verkehrspolizei«, rief der Besucher aus, als er endlich vor Berlachs Bett stand. »Gott sei Lob und Dank«, dachte die Lehrschwester, die ihn begleitet hatte. »Überall stehen sie herum. Eine ganze Stadt voll Verkehrspolizisten.« Nee, so eine Verkehrspolizei ist eben nun einmal nötig, Fortschig. In den Verkehr muss Ordnung kommen. Sonst gibt es noch mehr Tote, als wir schon haben. Ordnung in den Verkehr? Schön, das ließe sich hören. Aber dazu braucht man keine besondere Verkehrspolizei. Dazu braucht man vor allem mehr Vertrauen in die Anständigkeit des Menschen. Das ganze Bern ist ein einziges Verkehrspolizistenlager geworden. Kein Wunder, dass da jeder Straßenbenutzer wild wird. Aber das ist Bern immer gewesen. Ein trostloses Polizistennest, eine heillose Diktatur hat in dieser Stadt seit jeher genistet. Schon Lessing wollte eine Tragödie über Bern schreiben, als ihm der jämmerliche Tod des armen Henze gemeldet wurde. Jammerschade, dass er sie nicht schrieb. 50 Jahre lebe ich jetzt in diesem Nest von einer Hauptstadt. Und was es für einen Wortsteller heißt, ich stelle Worte auf, nicht Schriften. In dieser eingeschlafenen, dicken Stadt zu vegetieren und zu hungern. Man kriegt nichts als das wöchentliche Literaturblatt des Bund vorgesetzt, will ich nicht beschreiben. Schaudervoll, höchst schaudervoll. 50 Jahre schloss ich die Augen, wenn ich durch Bern ging. Schon im Kinderwagen habe ich das getan, denn ich wollte diese Unglücksstadt nicht sehen, in der mein Vater als irgendein Adjunkt zugrunde ging. Und jetzt, da ich die Augen öffne, was sehe ich? Verkehrspolizisten, überall Verkehrspolizisten. Fortschich, wir haben jetzt nicht von der Verkehrspolizei zu reden. Der Alte sah streng nach der verkommenen und verschimmelten Gestalt hinüber, die sich auf den Stuhl gesetzt hatte und jämmerlich hin und her schwankte, mit großen Eulenaugen, vom Elend geschüttelt. Ich weiß gar nicht, was mit Ihnen los ist. Zum Teufel, Fortschich. Sie haben doch etwas auf der Palette. Sie waren doch ein ganzer Kerl. Und der Apfelschuss, den Sie herausgeben, war eine gute Zeitung, wenn auch eine kleine. Aber jetzt füllen Sie sie mit lauter so gleichgültigem Zeug wie Verkehrspolizei, Trolleybus, Hunden, Briefmarkensammlern, Kugelschreibern, Radioprogrammen, Theaterklatsch, Trambilletten, Kinoreklame, Bundesräten und Jassen. Die Energie und das Pathos, mit denen Sie gegen solche Dinge anrennen, es geht bei Ihnen immer gleich zu, wie in Schillers Wilhelm Tell, sind, weiß Gott, einer anderen Sache würdig. Kommissär, versündigen Sie sich nicht an einem Dichter, an einem schreibenden Menschen, der das unendliche Pech hat, in der Schweiz leben zu müssen. Und was noch 10-mal schlimmer ist, von der Schweiz leben zu müssen. Nun, versuchte Bärlach zu begütigen, aber Fortschick wurde immer wilder. Nun, schrie er und sprang vom Stuhl auf, lief zum Fenster und dann wieder zur Türe und so immer fort wie ein Pendel. Nun, das ist leicht gesagt. Was ist mit dem Nun, entschuldigt? Nichts, bei Gott, nichts. Zugegeben, ich bin eine lächerliche Figur geworden, beinahe eine solche wie unsere Habakuke, Theobalde, Eustache und Mustache oder wie sie alle zu heißen vorgeben, die unsere Spalten in den lieben, langweiligen Tageszeitungen mit ihren Abenteuern füllen, die sie mit Kragenknöpfen, Ehefrauen und Rasierklingen zu bestehen haben. Unter dem Strich, versteht sich. Aber wer ist nicht alles unter den Strich gesunken in diesem Lande, wo man immer noch vom Raunen der Seele dichtet, wenn ringsum die ganze Welt zusammenkracht? Kommissär, was habe ich nicht versucht, um mir ein menschenwürdiges Dasein zu schaffen mit meiner Schreibmaschine? Aber nicht einmal zum Einkommen eines mittleren Dorfarmen brachte ich es. Ein Unternehmen nach dem anderen musste aufgegeben werden, eine Hoffnung nach der anderen. Die besten Dramen, die feurigsten Gedichte, die erhabensten Erzählungen. Kartenhäuser, nichts als Kartenhäuser. Die Schweiz schuf mich zu einem Narren, zu einem Spinnbruder, zu einem Don Quixote, der gegen Windmühlen und Schafherden kämpft. Da soll man für die Freiheit und Gerechtigkeit und für jene anderen Artikel einstehen, die man auf dem vaterländischen Merit feilbietet, und eine Gesellschaft hochhalten, die einen zwingt, die Existenz eines Schluffis und Bettlers zu führen, wenn man sich dem Geist verschreibt, anstatt den Geschäften. Man will das Leben genießen, aber keinen Tausendstel von diesem Genuss abgeben, kein Weckli und kein Repli. Und wie man einmal in einem tausendjährigen Reich den Revolver entsicherte, sobald man das Wort Kultur hörte, so sichert man hierzulande das Portemonnaie. Fortschick, es ist nur gut, dass Sie mit dem Don Quixote kommen. Das ist nämlich ein Lieblingsthema von mir. Don Quixote sollen wir wohl alle sein. Wenn wir nur ein wenig das Herz auf dem rechten Fleck haben und ein Körnchen Verstand unter der Schädeldecke. Aber wir haben nicht gegen Windmühlen zu kämpfen, wie der alte schäbige Ritter mit der blechernen Rüstung, mein Freund. Es geht heute gegen gefährliche Riesen ins Feld. Bald gegen Ungeheuer an Brutalität und Verschlagenheit. Bald gegen wahre Riesensaurier, die seit jeher das Hirn eines Spatzen haben. Alles Biester, die nicht in den Märchenbüchern stehen oder in unserer Fantasie, sondern in der Wirklichkeit. Das ist nun einmal unsere Aufgabe, dass wir die Unmenschlichkeit in jeder Form und unter allen Umständen bekämpfen. Aber es ist nun eben wichtig, wie wir kämpfen. Und dass wir auch ein wenig klug dabei vorgehen. Der Kampf gegen das Böse darf nicht ein Spiel mit dem Feuer sein, doch gerade Sie, Fortschicht, spielen mit dem Feuer, weil Sie einen guten Kampf und klug führen. Gleich einem Feuerwehrmann, der Öl spritzt statt Wasser. Wenn man die Zeitschrift liest, die Sie herausgeben, dieses armselige Blättchen, meint man gleich, die ganze Schweiz müsse abgeschafft werden. Dass in diesem Land vieles und wie vieles nicht in Ordnung ist, davon kann ich Ihnen doch auch ein Lied singen. Und ein wenig grau geworden bin ich schließlich auch darüber. Aber deswegen gleich alles ins Feuer werfen, als wohne man in Sodom und Gomorra, ist ganz verkehrt und auch nicht recht manierlich. Sie tun beinahe, als ob Sie sich schämten, dieses Land überhaupt noch zu lieben. Das gefällt mir nicht, Fortschig. Man soll sich seiner Liebe nicht schämen, und die Vaterlandsliebe ist immer noch eine gute Liebe. Nur muss sie streng und kritisch sein, sonst wird sie eine Affenliebe. So soll man denn wohl hinters Fegen und Scheuern, wenn man am Vaterland Flecken und schmutzige Stellen entdeckt, wie ja sogar auch der Herkules den Stall des Augias ausmistete. Diese Arbeit ist mir von seinen Zehen die sympathischste. Aber gleich das ganze Haus abreißen ist sinnlos und nicht gescheit. Denn es ist schwer, in dieser armen, lädierten Welt ein neues Haus zu bauen. Da braucht es mehr als eine Generation dazu. Und wenn es endlich gebaut ist, wird es auch nicht besser sein als das alte. Wichtig ist, dass die Wahrheit gesagt werden kann und dass man den Kampf für sie führen darf und nicht gleich nach Witzwil kommt. Das ist in der Schweiz möglich. Wir wollen das ruhig zugeben und auch dankbar dafür sein. Wir haben uns vor keinem Regierungs- oder Bundesrat zu fürchten oder wie die Räte alle heißen. Freilich, es muss mancher dabei in Lumpen gehen und lebt etwas ungemütlich ins Blaue hinein. Dass dies eine Schweinerei ist, gebe ich zu. Aber ein echter Don Quixote ist stolz auf seine armselige Rüstung. Der Kampf gegen die Dummheit und den Egoismus der Menschen war seit jeher schwer und kostspielig, mit der Armut verbunden und mit der Demütigung. Aber es ist ein heiliger Kampf, der nicht mit Jammern, sondern mit Würde ausgefochten werden muss. Sie jedoch wettern und fluchen unseren guten Bernern die Ohren Sturm. Was für ein ungerechtes Schicksal sie unter ihnen erleiden und wünschen sich den nächsten Kometenschwanz herbei, um unsere alte Stadt in Trümmer zu schlagen. Fortschig, Fortschig, sie durchsetzen ihren Kampf mit kleinlichen Motiven. Es muss einer vom Verdacht frei sein, es gehe ihm nur um den Brotkorb, wenn er von der Gerechtigkeit reden will. Kommen Sie wieder los von Ihrem Unglück und Ihren zerschlissenen Hosen, die Sie nun eben tragen müssen, von diesem Kleinkrieg mit nichtigen Dingen. Es geht in dieser Welt in Gottes Namen um mehr als um die Verkehrspolizei. Fortschicks dürre Jammergestalt kroch wieder auf den Sessel zurück, zog den langen gelben Hals ein und die Beinchen hoch. Die Baskenmütze fiel unter den Sessel und das zitronengelbe Halstuch hing dem Männchen wehmütig auf die eingesunkene Brust. »Kommissär, Sie sind streng zu mir wie ein Moses oder Jesajas mit dem Volk Israel. Und ich weiß, wie recht Sie haben. Doch seit 4 Tagen aß ich nichts Warmes und nicht einmal zum Rauchen habe ich Geld.« »Ob er denn nicht mehr bei Leib und Guts esse?« fragte der Alte stirnrunzelnd und plötzlich etwas verlegen. Ich habe mit Frau Direktor Leib und Gut einen Streit über Goethes Faust gehabt. Sie ist für den zweiten Teil und ich dagegen. Da hat sie mich nicht mehr eingeladen. Der zweite Teil von Faust sei das Allerheiligste für seine Frau, hat mir der Direktor geschrieben. Und er könne leider nichts mehr für mich tun. Der arme Teufel tat Berlach leid. Er dachte, dass er doch zu streng mit ihm gewesen sei und brummte endlich aus lauter Verlegenheit, was denn die Frau eines Schokoladedirektors mit Goethe zu tun habe. Wen laden die Leib und Guts denn jetzt ein? Wieder den Tennislehrer? Bötzinger. Hat wenigstens der für ein paar Monate jeden dritten Tag was Gutes. Guter Musiker. Seine Kompositionen kann man sich allerdings nicht anhören. Obgleich ich doch noch von Konstantinopel her an schreckliche Geräusche gewöhnt bin. Aber das ist ein anderes Blatt. Nur denke ich, wird der Bötzinger mit der Frau Direktor bald über Beethovens Neunte nicht einer Meinung sein. Und dann nimmt sie doch wieder den Tennislehrer. Die sind geistig am besten zu dominieren. Sie, Fortschich, will ich Grollbachs empfehlen. Von der Kleiderhandlung Grollbach Kühne. Die kochen gut, wenn auch ein wenig fettig. Ich glaube, das könnte besser halten als bei Leib und Guts. Grollbach ist unliterarisch und interessiert sich weder für den Faust noch für den Goethe. Und die Frau? Stockschwerhörig. Ein Glücksfall für Sie, Fortschich. Und nehmen Sie die kleine braune Zigarre zu sich, die auf dem Tischchen liegt. Eine Little Rose. Dr. Hungertobel hat sie extra dagelassen. Sie können ruhig in diesem Zimmer rauchen. Fortschick steckte sich die Little Rose umständlich in Brand. Wollen Sie für 10 Tage nach Paris fahren? Nach Paris? Schrie das Männchen und sprang vom Stuhl. Bei meiner Seligkeit, falls ich eine besitze, nach Paris, ich, der ich die französische Literatur wie kein zweiter verehre. Mit dem nächsten Zug? Fortschick schnappte vor Überraschung und Freude nach Luft. 500 Franken und ein Billett liegen für Sie beim Notarputz in der Bundeskasse bereit. Die Fahrt tut Ihnen gut. Paris ist eine schöne Stadt, die schönste Stadt, die ich kenne, von Konstantinopel abgesehen. Und die Franzosen, ich weiß nicht, Fortschick, die Franzosen sind doch die besten und kultiviertesten Kerle. Da kommt nicht einmal so ein waschechter Türke dagegen auf. Nach Paris, nach Paris, stammelte der arme Teufel. Aber vorher brauche ich Sie in einer Affäre, die mir schwer auf dem Magen liegt. Berlach fasste das Männchen scharf ins Auge. Es ist eine heillose Sache. Ein Verbrechen? Es gelte, eins aufzudecken, antwortete der Kommissär. Fortschick legte langsam die Little Rose auf den Aschenbecher neben sich. Ist es gefährlich, was ich unternehmen muss? Nein, es ist nicht gefährlich. Und damit auch jede Möglichkeit der Gefahr beseitigt wird, schicke ich Sie nach Paris. Aber Sie müssen mir gehorchen. Wann erscheint die nächste Nummer des Apfelschuss? Ich weiß nicht, wenn ich Geld habe. Wann können Sie eine Nummer verschicken? Sofort. Ob er den Apfelschuss allein herstelle, wollte Berlach wissen. Allein. Mit der Schreibmaschine und einem alten Vervielfältigungsapparat. In wie viel Exemplaren? In 45. Es ist eben eine ganz kleine Zeitung. Es haben nie mehr als 15 abonniert. Der Kommissär überlegte einen Augenblick. Die nächste Nummer des Apfelschuss soll in einer Riesenauflage erscheinen, in 300 Exemplaren. Ich zahle Ihnen die ganze Auflage. Ich verlange nichts von Ihnen, als dass Sie für diese Nummer einen bestimmten Artikel verfassen. Was sonst noch darin steht, ist Ihre Sache. In diesem Artikel, er überreichte ihm den Bogen, wird das stehen, was ich hier niedergeschrieben habe. Aber in Ihrer Sprache, Fortschich, in Ihrer besten möchte ich es haben, wie in Ihrer guten Zeit. Mehr als meine Angaben brauchen Sie nicht zu wissen, auch nicht, wer der Arzt ist, gegen den sich das Pamphlet richtet. Meine Behauptungen sollen Sie nicht irritieren, dass Sie stimmen dürfen, Sie mir glauben, ich bürge dafür. Im Artikel, den Sie an bestimmte Spitäler senden werden, steht nur eine Unwahrheit, die nämlich, dass Sie, Fortschich, die Beweise zu Ihrer Behauptung in Händen hätten und auch den Namen des Arztes wüssten. Das ist der gefährliche Punkt. Darum müssen Sie nach Paris, wenn Sie den Apfelschuss auf die Post gebracht haben, noch in der gleichen Nacht. Ich werde schreiben und ich werde fahren, versicherte der Schriftsteller, den Bogen in der Hand, den ihm der Alte überreicht hatte. Er war ein ganz anderer Mensch geworden und tanzte freudig von einem Bein auf das andere. Sie sprechen mit keinem Menschen von Ihrer Reise. Mit keinem Menschen, mit keinem einzigen Menschen, beteuerte Fortschick. Wie viel denn die Herausgabe der Nummer koste? Fragte der Alte. 400 Franken, forderte das Männchen mit glänzenden Augen, stolz darüber, endlich zu etwas Wohlstand zu kommen. Der Kommissär nickte. Sie können das Geld bei meinem guten Butz holen. Wenn Sie sich beeilen, gibt er es Ihnen noch heute. Ich habe mit ihm telefoniert. Sie werden fahren, wenn die Nummer heraus ist? Fragte er noch einmal, von einem unbesiegbaren Misstrauen erfüllt. Sofort, schwur der kleine Kerl und streckte drei Finger in die Höhe. In der gleichen Nacht, nach Paris. Aber ruhig wurde der Alte nicht, als Fortschick gegangen war. Der Schriftsteller kam ihm unzuverlässiger vor denn je. Er überlegte sich, ob er Lutz bitten sollte, Fortschick überwachen zu lassen. Unsinn. Die haben mich entlassen. Den Fall Emmenberger erledige ich selbst. Fortschick wird den Artikel gegen Emmenberger schreiben und da er reist, muss ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. Nicht einmal Hungertobel braucht davon etwas zu wissen. Der sollte jetzt kommen. Ich hätte eine Little Rose nötig.